Ein Sprecher des Koreanischen Nationalkomitees für Friedensschutz veröffentlichte am 28. Juli eine Stellungnahme mit folgendem Inhalt. Nachdem die USA das südkoreanische Regime als ihre Handlanger dazu überredet hatten, in Südkorea ihr Raketenabwehrsystem SAAT zu stationieren, haben sie vor kurzem eine Batterie von Abfangrakete vom Typ Patriot 3 aus ihrer Luftwaffenbasis Gardena in Okinawa von Japan auf der US-Militärbasis in Gunsan vom südkoreanischen Bezirk Nordseoula aufgestellt. Zuvor beschlossen die USA, das Atom-U-Boot Mississippi und das supergroße strategische Atom-U-Boot Ohio, die in den Hafen Busan vom Südkorea eingelaufen waren, in Meeresgewässern um die koreanische Halbinsel dauerhaft zu stationieren. Nun machen die Amerikaner der Öffentlichkeit den Plan zugänglich, den US-Truppen in Südkorea zusätzlich die Rakete vom Typ Patriot 3 MSE zu liefern, die als ein verbessertes Modell von der jetzt aufgestellten Patriot 3 zweimal größere Abfangshöhe hat. Südkorea verwandelte sich heute in die Atomkriegsvorpostenbasis der USA für die Herrschaft über Nordostasien und die Welt und auch in das größte Atomkriegsherd im Fernen Osten. Wenn in Korea ein Krieg ausbricht, so wird Südkorea das größte Opfer der nuklearen Katastrophe sein und die ganze koreanische Nation ein unwiedergutmachbares Inferno erleben. Der Kampf für die grundlegende Beseitigung der atomaren Kriegsgefahr auf der koreanischen Halbinsel und für die Erhaltung des Friedens und der Sicherheit in dieser Region soll mit dem Abzug der US-Aggressoren aus Südkorea beginnen. Die USA sollen strategische Stellung der TVRK und die allgemeine Tendenz genau einsehen, nicht leichtsinnig handeln und ihre aggressiven Streitkräfte und Kriegsrüstungen unverzüglich abziehen. Wenn die südkoreanische Regierung wirklich den Frieden und die Wiedervereinigung wünscht, soll sie auf die niederträchtige proamerikanische Kriecherei und Politik verzichten und nach der einmütigen Forderung der ganzen Nation eine Entscheidung zum Rückzug der US-Aggressoren treffen.